Licht nach dem Dunkel, Friede nach Streit, Jubel nach Tränen, Wonne nach Leid, Sonne nach Regen, Lust nach der Last, nach der Ermüdung, selige Rast. Freude nach Trauer, Heilung nach Schmerz, nach dem Verluste, Tröstung ins Herz, Kraft nach der Schwachheit, Ruhm nach der Schlaf, Sturm muss sich legen, Stille danach. Ruhe nach Mühe, Ehre nach Hohn, nach den Beschwerden, herrlicher Lohn, Labsal nach Trübsal, Krone nach Kreuz, Süßes nach Bitterem, o wie erfreut. Reichtum nach Armut, Freiheit nach Qual, nach der Verbannung, Heimat einmal, Leben nach Sterben, völliges Heil, ist der Erlösten.